Am Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr, du Mulecker. Im Bermuda Funk. Not today, not today. Machen ja immer noch viele. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 30.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der freundliche, gut aussehende und immer smarte good-looking guy from the street. Richie. Hi. Guten Abend. Wen hat er alle gefragt, dass der jetzt hier wieder sitzt? Nee, wen habe ich alle? Ich habe dich ziemlich. Ja. Du bist nicht mein Notnagel. Ich bin dein Nietnagel. Nee, ja, du bist mein Nagel. Ja, dein Nagel. Dein Nagel. Mein Zargnagel. Dein Nagel mit dem Kopf. Ja. Köpfe mit Nägeln. Ja. Andersrum. Ja. Hallo. Die Band, die wir gerade gehört haben, sprech sie nochmal aus. Ich krieg's nicht so richtig hin. Beach Ghetto Unicorns. Habe ich dir gerade schon erklärt, dass das Ö in Ghetto und Unicorns wahrscheinlich ein Metal-Umlaut ist. Ja, Motorhead beispielsweise spricht man auch nicht Motorhead aus. Und also Queens Rüche oder Queens ja. Rüche oder wie die heißen, haben wir über den Y nämlich auch so zwei Punkte und das ist Metal irgendwie. Weil das ist deutsch und das ist irgendwie hart. Und ah, ach so, ja. Und weil Metal. Ach, wahrscheinlich, weil dieser Lemmy von diesen besagten Motorhead sowieso so ein Deutschland-Fanatiker ist. Der hat das erfunden. Eine riesen SS-Mantelsammlung haben, ne? Ja, generell SS-Utensilien. Ja, ja. Ich habe mir die Bio-Doku, dieses Biografie verfilmt, angeguckt. Ja. Er hat ganz viele Nazi-Utensilien zu Hause. Ja, mein ehemaliger Chef, der war ja mit dem so per Du. Ja? Und der saß bei dem schon im Wohnzimmer. Also der Lemmy saß bei ihm im Wohnzimmer und hat da Whisky gesoffen und da haben sie es auch davon gehabt. Von Nazis? Naja, von so Devotionalien-Sammlungen. Von so Devoten. Ja, Devotionalien heißt das. Devotionalien heißt das, ja. Genau. Ja. Genau, und diese Band, die wir jetzt gerade gehört haben, die kenne ich seit heute Mittag. Das ist eine Band, was als Einzige, was irgendwie in diesem E-Mail vorkam, kam irgendwie, ein Teil kommt aus Berlin, der andere aus Freiburg. Ja, liegt super auch Mischung. Beieinander, ja, wahrscheinlich. Die zwei besten Städte Deutschlands. Ja, die wärmste und die kälteste Stadt. Ja, Und die, die mit dem B anfängt und die, die mit dem F anfängt. Genau. BF. BF. Best Friends. Ja, geil. Soll sich noch jemand aus Frankfurt da holen? Oder sind so Best Friends Forever. Ja. Achso, Forever. Feelingen wird mit V geschrieben. Ja. Scheiße. Ja. So ist das, wenn man in der 9. Klasse von der Hauptschule fliegt. Ja, scheiße halt. Ne? Ja. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, ich wollte noch einen Konsumtipp geben. Ist ja bald Weihnachten und wenn ihr euch selber, wenn ihr nichts geschenkt bekommt, schenkt euch lieber selber was. Mhm. Oder wenn ihr von der Oma irgendwie Taschengeld bekommt. Taschengeld. Dann Weihnachtsgeld. Dann kann ich bei euch was wärmstens ans Herz legen, nämlich ein Nachtlicht mit Bewegungssensor auf LED-Basis. Ja. Das habe ich mir nämlich gegönnt. Das hat der Rüdiger direkt über der Toilette hängen. Rüdiger hat direkt über der Toilette eine fest installierte Steckdose in der Wand und da steckt das drin. Ja, und das Ding, das hat in dem Supermarkt meines Vertrauens 5 Euro gekostet und es war jeden Cent wert. Absolut, das hat nämlich genau die richtige Helligkeit, dass man weiterschlafen kann, während man pinkelt. Ja, man kann ja nachts, also wenn man öfter so wie ich nachts aufs Klo muss, dann hat man die beste Beleuchtung. Ja. Oder man hat gefliesten Boden mit einem Abfluss, dann ist es eh egal. Dann ist es eh egal, aber es ist trotzdem besser, wenn man sieht, wo oben und unten ist. Ja. Und wo die Füße aufhören. Ja, ist ja eine Dusche, kannst du ja mal kurz durchgehen. Ja, oder stellst du immer so einen kleinen Wassereimer vor die Tür. Ja, ja, dann stelle ich mir einen Wassereimer vor die Tür. Ja. Hallo? Also auf jeden Fall ein interessanter Grund, am nächsten Morgen nicht zur Arbeit zu kommen. Ja, ich stell mir deinen Wäschekorb stelle ich mir vor die Tür. Meinen alten Wäschekorb? Ja. Ja. Ja. Hast du die Anspielung verstanden? Ja. Mhm. Ich sag dir gleich erst während des Songs, dass ich es nicht verstanden habe. Also. Ja, wir spielen jetzt noch ein schönes Lied von der Band. Coca-Cola. Nee. Das ist so ein komischer Titel. Ja, Coca-Cola, eine Band aus Schweden. Ja. Die leider nicht mehr existiert. Die hatten dann irgendwann mal wieder Reunion 2009, aber 2004 haben sie sich aufgelöst. Ist das eine alte Band? Ja, es ist was so alt. Wir sind doch alle nicht alt. Also alt ist. So alt ist es jetzt nicht, aber. Schon ein bisschen älter. Ist das Tekla Carola Wied auf Kokain? Soll übrigens ein Fußballlied sein. Horni Fönstritt. Ja, was mir eigentlich scheißegal ist, weil es ja auf Schwedisch ist. Also ich muss es ja nicht zuhören. Also ich muss den Text nicht verstehen. Ja. Ja, hören wir mal rein. Die hat Fönster und sitzt und tittar ut und denkt über Liebe. Ja, wo Liebe Sommertag ist blöd und svettas om handen. Ja, hör ett gula blän och tänker mit svinet. Och tänker att hon fick sin hem. Baby, jag tror att jag älskar dig. På våren Wer ausfädet, muss auch einfäden können. Ja, wer ausfädet, muss auch einstecken können. Ja. Das ist furchtbar. Ja. Schlimm, sollte man nie machen. Ja. Bad Religion, die haben auch oft ausgefädet. Wie ich gerade noch gesagt habe, Bad Religion haben nämlich ein Weihnachtsalbum gemacht. Ja. Furchtbar. Ja, es ist sowieso eine Seuche. Ja. Jetzt macht ja aus Slime irgendwie so ein Kinderliederkack. Oh. Ne? Ey, können sie das nicht für sich behalten? Ja. Dass sie alle schon Väter sind und sowas und ja. Der ganze Scheiß. Ja. Kiddie-Punks gehen ja mir schon auf den Sack und jetzt machen wir nur noch Punk für Sechsjährige. Ich meine, wir sind hier im Radio, ne? Also die Zuhörerinnen und Hörer bei Pogo Radio im Bermuda-Funk sehen das ja nicht. Giraffenaffen, ne? Nein, ja, Giraffenaffen, ja, aber das ist was anderes. Ach, die haben eine ganze Platte gemacht damit? Naja, das ist aber eine Band, die heißt Abbruch. Die haben eine Band, haben mir eine CD zugeschickt. Und Abbruch Nimmerland. Und Beipackzettel und hin und her. Und es sind sogar hier, ne, auf großen Labels. Impact, ne, und so gibt weiter. Gibt auch andere Labels, ja, so ja, ja. Höni Records. Ja, ja. Ja, dem. Auf jeden Fall habe ich mir das mal angehört. Also ich bin nicht weit gekommen, weil es ist halt Musik für... Auf dem Cover sind drei Punker. Der eine hat einen Kuschelbär in der Hand und die fliegen so Peter Pan-mäßig auf eine Insel, die aussieht wie eine Schildkröte mit Pocken. Ja, das ist echt Musik für Kinder halt, ne? Ich meine, es muss auch geben. Die Insel ist ein Clownsgesicht mit Dschungel. Ja, das muss es auch geben, Kinderlieder, ne? Aber bitte schickt mir keine Kinderlieder zu in Punkrock-Gewand. Kinderlieder sind ja okay, aber genau wie Weihnachtslieder ja okay sind, aber ja. Man muss doch nicht alles verpunken. Also ich bin so froh, dass ich irgendwie im Seniorenzentrum arbeite, als Praktikant jetzt seit 7 Tagen. Mhm. Durch? Durchgehend. Als jetzt bei so, in so einer Kita. Ja. Als Praktikant, ich würde kotzen. Pff. Und müsst mir dann so eine Scheiße anhören. Ja, oh, dann das fangen die noch alle an zu singen. Und dann muss ich noch mitsingen. Und weil du so gut singen kannst? Ich kann sehr gut singen, ja. So ist es nicht. Aber. Ja. Trotzdem habe ich mir heute die ganze Platte, glaube ich, angehört von Bad Religion, weil nämlich das Plastic Bomb Fanzine das auf Facebook heute gepostet hat und mit einem Video dabei für 19 Minuten 90 das ganze Album anhören. Und ich habe mich, weil ich genau wusste, dass ich heute Abend bei dir in der Sendung bin und das wahrscheinlich doof finde, habe ich mir das angehört und ich fand's doof. Ja. Ich fand's echt nicht gut. Ich finde dieses Weihnachtsalbum von den Jobs ja sehr gut. Die Boys als die Jobs. Ja. I come on your face, girl, lala und so. Finde ich gut, wenn man genug Glühwein mit rum drin hat. Aber auch die Roten Rosen und was ich so, Punk-Weihnachtslieder muss ich nicht haben. Nicht meins. Punk-Kinderlieder muss ich auch nicht haben. Die meisten Punk-Lieder muss ich noch nicht mal haben. Und dann schon gar nicht wie so Kinder-Punk. Ja, und ich meine, ich habe halt auch so eine. Weihnachten ist halt für mich so eine Pflichtveranstaltung, da gehe ich halt hin, weil, ja, ne, weil ein guter Mensch bist. Aus Kostengründen. Ja, aus Kostengründen, ja. Oder weil halt sonst nichts los ist, weil ja die ganzen Kumpels ja auch so Weicheier sind und dann auch irgendwie sich verpissen, ne? Und dann plötzlich dann halt doch nicht die coolen sind, die dann hocken ja eh nur die Psychos dann irgendwie Weihnachten in der Kneipe. Ja. Und dann gehst du halt dahin, weil sonst nichts los ist und dann, ja. Trifft sich das schlechte halt Gewissen. Weihnachten ist eh scheiße und dann noch Weihnachtslieder. Dreck. Du mit deiner Anti-Haltung. Ja, immer verweigern. Ja, das ist es. Ja, die kriege ich echt nicht aus mir raus. Ja. Das, ich verbaue mir mein Leben komplett. Generell. Habe ich schon immer getan. Schon immer. Habe ich schon immer getan. Ja. Wenn du früher mal auf Weihnachtsfeiern gegangen wärst, wärst du jetzt, glaube ich, Chefredakteur. Da hätte ich wahrscheinlich schon 5 uneheliche Kinder und... Jeder gute Chefredakteur hat für mindestens 5 uneheliche Kinder. Ja. Mein damaliger hat 5 uneheliche Kinder mit Lemmy Kilmister. Der hat ja die Azubine geschwängert beim Weihnachtsfest. Zusammen mit Lemmy von Motorhead. Nee. nee, das ist war zeitlich eine andere. Nee, andere Leute, andere Zeit. Ja. Aber so ähnlich. Ja. Mhm. Andere Leute, andere Titten. Mhm. Andere Länder, andere Titten heißt es. Ja. Du bist so verbohrt. Ich bin so verbohrt, ja. Du, ich habe mir heute was überlegt, weil du bist so eine Granate in Sachen Allgemeinwissen. Allgemeinwissen ist ja sexy, wie wir ja wissen. Ja. Und dann habe ich... Das rettet mich. Ja, dann habe ich da so illegal was runtergeladen. Nämlich, oh, geil. Vom Duden Verlag. Oh. Testen Sie Ihr Wissen. Und dann musste ich sofort an dich denken. Ist das so? So, und jetzt such dir mal ein Thema aus. Weihnachten. Nee, diese Themen hier. Essen und Trinken. Obwohl du ja das dritte von unten. Obwohl du ja eigentlich in Geschichte sehr fit bist, ne? Weiß ich nicht. Aber wir machen mal Essen und Trinken, okay. Dann suche ich mal einfach was aus hier, Essen und Trinken. So, tschak, peng, ne? So, ich habe jetzt gar nicht gelesen. Ja. Ich habe jetzt einfach nur ausgesucht. Jetzt kann ich das vorlesen lassen, Achtung. Ne? Das klappt ja richtig gut. Als was kann man ein mehrgängiges Festessen normalerweise nicht bezeichnen? Als opulentes Mahl, frugales Mahl, lukullisches Mahl, kulinarisches Mahl. Frugales Mahl. Ja, guck mal. Opulent ist nämlich groß und viel. Lukullisch kommt von Lukullus, ein Genuss. Kulinarisch ist ja so Küche betreffend, ne? Ja. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Gucken wir mal. Nein. Die Bezeichnung frugales Mahl ist für ein mehrgängiges Festessen fehl am Platze, denn frugal bedeutet einfach oder mäßig. Ein opulentes Mahl ist üppig und reichlich, womit jedoch nichts über die Qualität von Speisen und Getränken gesagt ist. Ein lukullisches Mahl oder ein kulinarisches Mahl ist ein üppiges, schwelgischeres und wohlschmeckendes Festessen. Siehst du, ich weiß alles. Ja, okay, das war jetzt einfach. Machen wir mal Geschichte. Ja. Weil da bist du ja irgendwie ein bisschen, ne? Bisschen konfuser. Konfuser, ne? Geschichte gibt's gar nicht. Doch, muss es. Geschichte ja, ganz oben. Ganz oben. Ja, so. Ja. Mischen wir einfach mal durch. Ja. Peng. Nee, das ist... Warte mal. Welche normannische Füße. Hier. Achtung, sie liest's vor. Auf dem Jahr der Gründung Roms basiert letztendlich auch unsere heutige Zeitrechnung. Wann wurde Rom der Überlieferung nach gegründet? 753 vor Christus. Okay, gucken wir mal, ob das stimmt. Ja, der Sage nach wurde Rom am 21. April 753 vor Christus von Romulus gegründet. Historisch verbürgt ist die Entstehung Roms um das Jahr 650 vor Christus als etruskischer Stadtstaat. Bla bla bla. Wusste ich. Ja, okay, zweimal gewonnen. Das war aber auch einfach. Ja, aber ich habe gewusst, dass du da der Chef bist. Ja, genau. Ich weiß so viel über Geschichte, wie ein Fünftklässler, der Latein hat. Und es aber nicht vergessen hat. Aber es nicht vergessen hat. Ja. Wahnsinn. Ja. Aber ich bin ja auch noch sehr jung. Ja, da waren ja auch noch andere Fragen, die hätte ich wahrscheinlich genauso gut beantwortet. Die hätte ich auch alle beantworten können. Ja. Ich weiß ja eh fast, den Duden habe ich geschrieben. Na komm, dann machen wir nochmal eine. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ich mache jetzt einfach mal... Willst du das nicht so anteasen für nach so Physik und Chemie oder sowas. Oh ja, das kenne ich auch wahnsinnig gut aus. Abgefahren, ne? Ja. Mal vorlesen. Damals, als ich die Drehbücher für Breaking Bad geschrieben habe, habe ich da sehr... Welche Gruppe der organischen Verbindungen wird durch das Suffix Al gekennzeichnet? Al, ne? Aldehyde, Alkohole, Carbonsäuren, Saccharide. Boah, ich sag jetzt einfach mal die Aldehyde. Die Aldehyde. Alkohole so, wäre ja... Aldehyde stimmt! Ja. Ach du Scheiße. Ja, er hat's gewusst. Er hat's gewusst. Alkohole wäre nämlich, glaube ich, YL. Ja, dann kann ich das Ding jetzt wegschmeißen, weil... Du kannst mich einfach fragen. Kannst mich einfach anrufen. Ja, du musst ja gar nicht lange suchen. Genau. Ja. Aber klappt gut mit dem Vorlesen. Ja, ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, jetzt spielen wir was Schönes. Ja. Einen schönen Song von vielen Leuten gewünscht. Und ich komme ja Hörerinnen und Hörer wünschen immer nach. Das macht man ja eigentlich nicht. Macht man eigentlich nicht. Nee, ich mach's. Als Band, die was auf sich hält, niemals das spielen, was die Leute hören wollen. Aber ich bin ja DIY, ne? DIY, ja. Ja, genau. Punkt 1 auf meiner Not-to-Do-Liste. Ja, genau. Die kommt nämlich nach diesem Song. Achtung. Nee, falsch. Das ist ja... Gut ist das. Blind attention, blind the scrolls, blind the parents. much sense. Little boys, little men, little innocents. Blind the teachers, blind the schools, blind the parents, come on, blind one and all. Blind the coppers, blind the drugs, blind the system. But don't blame the high teachers, blind the schools, blind the parents, come on, blind one and all. Blind the coppers, blind the drugs, blind the system. But don't blame the high teachers, blind the schools, blind the parents, come on, blind one and all. Blind the coppers, blind the drugs, blind the system. But don't blame the high teachers, blind the schools, blind the parents, come on, blind one and all. Blind the coppers, blind the drugs, blind the system. But don't blame us. Ja, das war Cook Sparrow mit Don't Blame Us. Und wenn ich jetzt mich besser auf die Sendung vorbereitet hätte, würde ich auch wissen, aber es ist ja DIY, ne? DIY. Ja, genau, bereitet man sich ja nicht vor, hat man ja keine Möglichkeit dazu, man ist ja... Kann man der letzte Dilettant sein und kann das dann einfach als DIYismus, gibt's das DIYismus? Kann man einfach sagen, das war DIY, do it yourself, das ist immer cool. Ja, genau. So true. Ja, sonst würde ich nämlich jetzt wissen, wie der, wird mir jetzt wieder einfallen, wie der Sänger heißt von Cock Sparrow. Ich glaube, der heißt Ludger Cock. Ja, wahrscheinlich. Und da war jetzt auch letztens was in der Zeitung, dass irgendeinem Nazi aufs Maul gehauen hat in seinem betagten Alter von 50 Jahren. Das habe ich auch gelesen. Ich habe das Foto auch dazu gesehen, wie er abgeführt wird. Der hat eine echt kapitale Pocke und ich war ein bisschen neidisch. Ja. Ja, fand ich gut. Ja. Ja, Cock Sparrow. Sparrow. Sparrow. Ja, yeah, man. Die Wollsocken aus dem Mund. Hey, and you have a... I have made a list myself. Ja, genau. For the five not to ever again... Das ist wirklich eine papierne Liste, die existiert so physisch. Mhm. Wahnsinn. Der Punkt 1 mit dem DIY, das steht allerdings gar nicht drauf. Das ist uns gerade im Vorgespräch zu der Sendung eingefallen. Als wir nämlich hier saßen, ich bin nach der Arbeit direkt zu Rüdiger gekommen. Wir haben angefangen, Bier zu trinken. Rüdi hat mir Cashewkerne angeboten. Ja, Punkt 1. Ich möchte mir nie wieder die Entschuldigung anhören müssen von jemandem, der irgendwas nicht kann. Das ist aber DIY. Ich muss für die Hörerinnen und Hörer noch zusagen, die die Sendung nicht regelmäßig verfolgen. Seit einer geraumen Zeit gibt es eine Not-to-Do-Liste. Ja. Jeder Gast darf seine Not-to-Do-Liste, also Dinge, die er niemals mehr wieder machen will oder niemals machen möchte, vorstellen. Und die Idee ist uns gemeinsam eingefallen, Ritchie und mir. Ich als Redaktionsassistent, genau. Habe betrunken neben Rüdi auf einem Klappstuhl gesessen, der im Laufe des Abends auch noch unter meinem Gewicht zusammengebrochen ist. Und da habe ich immer gesagt, ey, mach das, mach das. Das ist riesig. Ja. Ja. Da hatte ich aber auch schon ein paar Gin Tonic und Biere drin im Privatclub. Der Max von Rillereck, der hat ja beinahe irgendwie diese Not-to-Do-Liste zu Fall gebracht. Ja. Ja, mit seiner Ignoranz. Ja. Ja. Schwein. So, DIY, das ist jetzt nicht so ergiebig, das Thema. Da haben wir uns gerade nur drüber aufgeregt. Nee, da habe ich mich schon meine Lebzeiten drüber aufgeregt, seit dieses Wort irgendwie existiert. Dass Leute einfach irgendwie, zum Beispiel damals, ich erzähle jetzt wieder aus den Zeiten vom Krieg. Opa erzählt vom Krieg. Genau, als noch Fanzines in Copyshops kopiert worden sind. Ja. Und da hat man so ein, aus Erbarmen hat man dann dem sein Fanzine abgekauft oder getauscht, weil ich damals auch noch Fanzines gemacht habe und du konntest kein Wort lesen. Weil die Schwachmaten irgendwie dann irgendwie ein total buntes, grelles Bild im Hintergrund reingemacht haben. Auf schwarz-weiß, aber. Ja, und die Schrift irgendwie so 5 Punkt groß. Also so Schreibmaschinen, damals gab es noch keine Computer, dann hat man eine Schreibmaschine auf DIN A4 ausgedruckt. Da dann zackig ausgeschnitten, 1000 Fehler drin, was nicht so schlimm war, aber dann hat man den ganzen Scheiß dann noch runterkopiert, damit möglichst viel auf DIN A5 passt. Am besten dann 2 DIN A4 Seiten nebeneinander gelegt und die dann von DIN A3 auf DIN A5 kopiert. Und die waren dann so unmöglich zu lesen. Und die Antwort war dann, ey, das ist DIY. Ja, und was richtig scheiße war zu der Zeit auch, weil man nämlich keinen Computer hatte, sondern nur Schreibmaschinen und dann auf 5 Punkt machen wollte. Man musste für jede Schriftgröße eine eigene Schreibmaschine da stehen haben und das war echt schwierig. Ja, und da muss man dazu sagen, für die Leute, die nicht wissen, was DIY ist, das heißt do it yourself. Ja. Also das, was eigentlich seit den Sitzgern irgendwie die Leute irgendwie selber sich so Vogelhäuschen bauen, ne, in ihrer oder aus irgendwie. Im Prinzip ist das nichts anderes als im Keller ein Modell von einer Cessna. Fugger rund und nachzubauen. Ja, genau. Ja. Also das, was eigentlich so alle Hobbyköche daheim verbraten, ne? Ja. Wenn ist halt auch DIY. Ich habe auch die DIY-Nudeln gemacht. Genau, ich auch. Ja. Ja, ich ja nicht, du. Ich habe jetzt für dich gesprochen. Mhm. In deinem Namen. Ach so, ja. Ja, ja. Als Beispiel. Als Beispiel. Ja, ja, Namen nennen wir hier keinen am Radio. Namen nennen wir hier keinen. Ja. Grundsätzlich nicht. Nicht. Rüdiger. Ja. Ja. Und Punkt 2. Punkt 2. Ich habe hier ganz viele stehen. Andersrum. Wir zählen ja rückwärts. Wir zählen rückwärts. Punkt 4. Ja. Ich führe diese Liste ja schon seit diesem Abend und habe da jetzt heute ganz viele Sachen wieder rausgestehen. Aber was mich total aufgeregt hat und was da jetzt auch draufsteht, was jetzt irgendwie nicht so weltpolitisch interessant ist, aber ich würde mir nie wieder was in einem Online-Shop bestellen, die mit Hermes ausliefern. Hermes hat es nämlich neulich hingekriegt, dreimal hintereinander meine Adresse nicht zu finden. Das sind doch die so schlecht bezahlt waren, ne? Das ist, ja, was weiß ich, ob die schlecht bezahlt werden. Ist doch egal, dann sollen sie halt gar nicht da arbeiten. Dann sollen sie, weiß ich nicht. Der Schimmel, der jetzt vergangene Zeit bei dir in der Sendung war, ja. Vorige Woche oder ja. Was, der fährt Brötchen aus mitten in der Nacht für alles. Wird auch scheiße bezahlt, macht seinen Job da auch ordentlich. Ja, es ist auch ein wahnsinniger Typ, ne? Wahnsinn. Also ich bin ja jetzt auch dann auf Facebook, seit wir die Sendung gemacht haben, bin ich auch mit auf Facebook mit ihm befreundet. Und der fährt halt, wenn er die Sendung gehört hat, dann könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, die Leute, die die Sendung nicht gehört haben, auf www.pogoradio.de. Die sollten jetzt besser ausschalten. Die können auf jeden Fall die Sendung noch nachhören als Podcast. Und der Schimmel, der wohnt irgendwo in Brandenburg. Neubrandenburg. Neubrandenburg, das ist eine Stadt. Genau. Und am Tollensesee. Ja, genau. Und da wohnt er und der arbeitet nur abends. Nachts. Nur nachts. Ja. Nachts. Ja. Von 1 Uhr nachts bis morgens um 8. Und fährt Brötchen aus. Wahnsinn. Und trotzdem, obwohl er das 6 Tage die Woche macht. Hat er Sozialleben ohne Ende. Also ich habe den angeklickt und plötzlich sehe ich, was da für Leute, mit denen ich befreundet bin, mit denen der befreundet ist. Also komplett von Süddeutschland bis Norddeutschland alles durchgehend. Ne? Und Facebook-Freunde sind echte Freunde. Ja, genau. Ja, das darf man nicht vergessen. Man darf sich bei Facebook ja auch gar nicht mit jemandem befreunden, mit dem man nicht auch echt total befreundet ist. Hand of my heart. Hand of my heart. Wie der Franzose sagt. So sagt der Franzose. Ja. Der Franzose, der kein Englisch kann. Der sagt Hand of my heart. Ja. Ja. Nee, also das ist wirklich beeindruckend. Weil ich denke ja irgendwie, wenn ich irgendwie länger als 8 Stunden arbeite, dann habe ich schon irgendwie die Hälfte meines Freundeskreises verloren. Ja, ist ja auch oft so. Ja. Zu Recht. Ich könnte sich ja gar nicht mal an mich erinnern. Wer ist denn der? Ja, ja. Komischer Typ. Ja. Wer duzt mich? Komme ich gerade irgendwie in das falsche Fahrwasser. Jetzt muss ich gerade daran denken, dass Seeotter, habe ich neulich gelesen, Seeotter vergewaltigen Robben zu Tode und haben Sex mit dem Toten, mit der toten Robbe noch 7 Tage nach dem Tod. Ja, da grinst er nur. Wo liest du so Sachen? Das habe ich gelesen. Bei Gag Nein oder was? Bei Nein Gag habe ich das gesehen, ja. Dass die sich an den Händen halten, um nicht auseinanderzutreiben. Und da stand da drunter, but they also rapes diese Robben zu death. Das war da bestimmt ein Übersetzungsfehler von dir. Und das habe ich dann nämlich nachgeschlagen. Jetzt ist der Computer ausgegangen. Ja, das ist also ausgegangen. Das habe ich dann nachgeschlagen und dann habe ich tatsächlich so bei National Geographic und bei irgendwelchen Universitäten da Berichte zugelesen, dass das ganz oft beobachtet wurde. Und das fand ich faszinierend. Ja. Das sind Vergewaltiger. Seeotter sind Vergewaltiger. Also jetzt nicht alle, aber die meisten wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber nur die männlichen. Nee, die weiblichen wahrscheinlich auch. Ja? Weiß ich nicht. Gibt ja bestimmt auch... gibt's... Doch. Da möchte ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit weiter... Otterinnen oder was? Otterinnen, genau. Ja, genau. Lutraphobie ist übrigens die Angst vor Ottern. Nee. Ja. Und da gibt's noch eine ganz tolle Phobie, die Angst von Enten beobachtet zu werden. Da habe ich mir den Fachterminus gerade vergessen. Ehrlich? Ja. Entophobie. Entophobie, genau. Aber da gibt's ja Entoprin, ne? Hilft dagegen. Entzug. Ja. Soll ich dir meine Nummer 3 sagen? Das ist voll schwierig, ich habe hier ganz viele Sachen. Ja. Ich hatte heute Mittag hatte ich totale Lust auf Supermarkt-Sushi. Ich habe Supermarkt-Sushi für mich entdeckt. Rewe-Supermarkt-Sushi. Hatte ich totale Lust drauf. Und auf dem Rewe auf der Neusser Straße, hier gibt es keinen Sushi. Mhm. Fand ich schlimm. Und ja, der wohnt ja jetzt Lena Meyer-Landrut. Die kauft wahrscheinlich die ganzen Vorräder auf. Die hat wahrscheinlich, genau. Die haben eine Dreizimmerwohnung und 2 Zimmer sind voll mit dem Supermarkt-Sushi. Und da legt die sich immer nackt rein und sudelt sich mit Soße. Oh, ich krieg einen Ständer. Ja, ich sehe das. Ja, genau. Und das wäre nämlich mein Punkt 3. Ich möchte mich nie wieder in meiner eigenen Meinung selbst beschneiden. Ich habe nämlich Sushi generell schon immer abgelehnt. Ich habe immer gesagt, ich bin Mitteleuropäer. Mein Sushi ist ein ordentlicher Bismarck-Hering. Dann habe ich allerdings Sushi mal gerollt probiert. Mit Zahnstocher. Mit Zahnstocher und mit Gurke drin. Ja. Wichtig. Das ist ein Rollmops, das ist gar kein Bismarck-Hering. So. Das ist ein Rollmops, genau. Aber das habe ich immer gedacht, will ich niemals probieren, habe ich dann probiert, fand ich irgendwie lecker. Jetzt mag ich es und jetzt mag ich Supermarkt-Sushi am liebsten, weil das so schön pappig ist. Mhm. Und auch, weil es günstiger ist. Ja, aber wir sind ja immer noch bei der Not-to-Do-Liste. Das ist ja die Not-to-Do-Liste. Ich beschneide mich nie wieder selbst in meiner Meinung. Ah, so, verstehe. Eben Supermarkt, Sushi und Sushi generell gefällt mir jetzt ganz gut. Ich war auf Mallorca im Urlaub, habe mir gedacht, auf Mallorca machen nur Vollidioten Urlaub. Also, ja, das ist jetzt kein, aber, also ich auch. Ja. War da und hat mir super gut gefallen. Ja. Also jetzt nicht am Ballermann, aber so schöne Insel, schöne Leute. Ich war bei Jürgen Drews im Café in Burger essen und hab Fußball geguckt. Ach, das ist nicht am Ballermann. Nee, das ist in Santa Ponsa nebenan. Ach so. War aber ganz schön da eigentlich. Ja. Ja. Ja. Jetzt reden wir schon wieder seit 10 Minuten und. Ja, und immer noch keine Musik hier, ne? Das ist Wahnsinn. Die Leute schalten noch nicht mal ab, das ist unglaublich. Ich guck mal beim Live-Chat, ja, wahrscheinlich sind sie alle auf dem Klo. 24, 5 Uhr dazu. Zellteilung. So, jetzt 5 von euch können jetzt auf Klo gehen, weil sind gerade 5 dazugekommen. Ja. Sonst ist es nicht mehr DIY, wenn sonst Leute zu. Genau, das ist jetzt echt gleich schon Kommerz. Ja, ja. Furchtbar. Das wird dann schon wieder Sell-out. Ah. Ja. Ja. Ich traue mir jetzt gar nichts mehr zu sagen, weil so viel Zuhörer. Voll viel Öffentlichkeit. Und Hörerinnen. Öffentlichkeit. Ja. So, ich sage jetzt nochmal ganz schnell meinen Punkt 2 und dann spielen wir ein Lied. Ja, genau. Nie wieder nachts mit Sonnenbrille auf betrunken Fahrrad fahren. Und jetzt spielen wir The Clash Something About England. Ehrlich? Ja, oder UB40 Red Red Wine, weiß ich nicht. Ja, La Fraktion, würde ich mal sagen, ne? Das ist ähnlich. Ja. Aussi long sera le Genin. Ja, La Fraktion. Hier spielen sich Dramen ab. Ja. Ey, Wahnsinn, du bist aufs Klo gegangen, hast ein Bier geholt und noch das Hefe eingeschüttet. Ja, und vor allem bin ich auf die Toilette gegangen, hab mich wieder gesetzt, hab vergessen, dass ich mir eigentlich ein Bier holen wollte und deswegen pinkelt und dann wieder zurück und hab mir noch ein Bier geholt. Und hab das jetzt eingegossen sogar. Ja. Aber du hast was vergessen, eine Kleinigkeit. Ja? Die Zitrone. Nee, die ist ja noch drin. Ach so. Kann man doch zweimal verwenden, so eine Zitrone. Geht, ja. Ich trinke ja Hefeweizen mit Zitrone, weil ich das so bekömmlich finde. Ja, das ist ja so, dass die Zitronensäure spaltet die Hefe auf in seine Bestandteile. Hast du das in deinem Allgemeinwissen-Duden gelesen? Ja, das habe ich ja gelesen, ja. Vorgelesen bekommen. Ja, und dadurch lesen kannst du ja nicht. Dadurch wird sie bekömmlicher und liegt leichter im Magen. Mm. Du willst das Geräusch von dieser... Ich wollte das Geräusch, wie ich den Schaum einsauge. Hat man wahrscheinlich nicht gehört. Oh, apropos Geräusche. Ja. Ich habe Rüdiger was mitgebracht und zwar Magic Gum. Kennt ihr das noch, dieses Britzelkaugummi? Habe ich heute am Kiosk gesehen und dachte, das nehme ich mit in die Radiosendung, weil es gibt bestimmt einen total geilen Soundeffekt, wenn wir uns das ins Maul schütten und dann das Mikrofon in den Mund halten. Ich will nicht wissen, wie das mit Bier schmeckt. Ich will das auch nicht wissen, aber das ist mir... Aber ich habe hier man muss halt Sachen auch mal machen, man darf sich nicht in seiner Meinung beschneiden. Ja, wir haben hier aber so, in dem Studio haben wir ja die Krux da, wir haben hier so Filter. Hier im Studio, ja. Limiter, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall, die filtern ja solche Sachen raus. Wir halten das jetzt, wir schütten uns das jetzt in den Mund und halten da mal so 5 Minuten das Mikro dran. Und wenn dann Stille ist, dann können die Leute da draußen könnt ihr euch denken, ja. Ja. Hm. Bei mir macht nichts. Bei mir geht nichts. Bei mir geht nichts. Mir geht nichts. Ihr Krümel ist gerade. Mir geht nichts. Bei mir geht nichts. Oh, super. Ja, null. Weil du tot bist und keine Spucke hast. Nee, bei mir geht nichts. Der ist tot. Rüdi hat keine Spucke. Ich hab gar nicht immer geknallt. Ja, ich höre es bei dir. Super. Ich habe hier Kopfhörer auf. Ich höre nichts. Rüdi, die Leitung rauscht. Nee. Ja, Kaugummi. Fertig. Boah, ist das eklig. Ich habe nur Kaugummi. Ich spuck das jetzt aus dem 27. Stock raus. Hallo? Warum geht es bei mir nicht? Ich habe jetzt aus dem Fenster gespuckt. Ja. Bei Rudi hat man das nur nicht gehört, weil seine Knochen schon so knistern, weil der so alt ist. Ja, Mann, ich mache mit Bier. Das ist lecker. Oh, jetzt trinkt er tatsächlich Bier. Knistert nicht. Nee. Rüdi, du bist kaputt. Wir brauchen einen neuen Rüdi. Jetzt knistert's. Und jetzt zu Hause alle mal mitmachen. Oder wenn ihr euch jetzt zu Hause ganz nah an die Boxen kuschelt, wenn ihr euch jetzt zu Hause ganz nah an die Boxen kuschelt, dann klingt das wie ein knackendes Lagerfeuer. Ja, aber ohne Scheiß, ich höre es nicht mal selber. Doch, ich höre das aber. Ja? Stark, ja, ja. Das ist wie ein knackendes Lagerfeuer. So, und jetzt zu Hause alle mal die Wandergitarre rausgeholt und die neuesten Songs von James Blunt nachgespielt. Ja, genau. Ja, nee. Hat die ein anderes Datum da? Nee. Nee. 2016. Dein Mund ist kaputt. Ja. Scheiße. Hätte man vorher üben sollen. Ja. Ist halt DIY, ne? DIY, ja. Genau. Kaugummi-Dilettantismus. Ja. Hätte man vorher üben sollen. Ja, wir hatten aber nur die 2 Packungen. Ja. Ja. Ich war geizig. Die haben 30 Cent gekostet. Ja. Oh, geil. Kaugummi. Ja, und das ist echt lecker. Ja. Boah, aber wenn man so einem Zuckerkranken unter den Achseln leckt, schmeckt das. Ja, genau. Ich kann mir jetzt aber nicht Zigarette anzünden, ohne dass es explodiert, oder? Das weiß ich nicht. Ich setze mich mal lieber auch mal ein Stückchen weg. Dann hol mir meine Brandschutzdecke. Ja. Ja. Dein Elektrorollstuhl. Die liegt auf deinem Elektrorollstuhl. Genau. Also, ich arbeite, wie gesagt, seit 7 Tagen durchgehend in einem Seniorenzentrum. Und also, ich sage jetzt nicht Altenheim, weil es gibt gewisse Worte, die man nicht benutzen sollte. Zum Beispiel Windeln. Das heißt nicht Windeln, es halt heißt Einlagen. Ah. Also das Wort Windeln ist absolut tabu. Autobahn auch. Ja, Autobahn geht. Aber unsere Sachen, also weil das ist, Windeln haben Kinder, Baby an. Ja. Und die schämen sich ja alle auch für ihre Windeln, wenn sie mal einen lichten Moment haben. Ja. Deshalb sagt man ja Einlagen. Und ich habe mir in die Einlage gekackt. So ungefähr, ne? Oder gucken Sie mal nach. Und da habe ich plötzlich gemerkt, worauf es im Leben eigentlich ankommt beim Mensch. Auf, dass eine große Einlage da ist. Es kommt drauf an, schlafen, waschen, scheißen, pissen, fressen. Ja. Bei 4 von den 5 würden dir wahrscheinlich sehr viele Menschen zustimmen. Und das sind wirklich die essentiellen Dinge, die man im Leben beachten sollte. Ja, und Fernsehen, ganz viel Geld verdienen, tolles Auto fahren. Nee, das ist alles Schwachsinn. Ja. Weil das braucht man, das sind ja nur so Sachen, die man braucht, um scheißen, schlafen und, ne, und so weiter. Ja. Aber die Grundelemente die sind Basis. Eigentlich die Basis, ja, ja. Worauf es ankommt. Weil wenn du eins nicht machst, ne, also wenn du nicht kacken gehst, wenn du nicht pennen gehst, wenn nicht, dann läuft irgendwas total verkehrt. Ja. Und dann ist die Einlage auch schnell. Ja, das habe ich echt kapiert, ne? Voll. Ja, aber ist doch schön. Ich meine, du hast jetzt ja wirklich 7 Tage am Stück durchgearbeitet. Das muss man erstmal machen. Ja. Ja. Jetzt kann ich mich deswegen nicht entscheiden zwischen Punkt 1 und Punkt 1. Ja. Naja. Ich sage aber mal trotzdem, scheiß Arbeitszeiten haben möchte ich nie wieder. Ich habe mal während des Studiums als Kurierfahrer gearbeitet, wo ich unter anderem für Leckerland Sachen ausgefahren habe. Leckerland sind die Kioske beliefern. Hier mit Zigaretten, mit Bier und Süßigkeiten und zu sowas. Zu Schweinpreisen, und deshalb braucht ihr euch nicht wundern. Also ihr dürft nicht sagen, wenn ihr zu eurem Kioskbesitzer irgendwie irgendwas kauft. Nee, das ist wirklich arschteuer, was die da schon einkaufen. Die haben Einkaufspreise, die sind echt extrem teuer. Also teurer, als wenn sie das Zeug jetzt im Supermarkt kaufen würden. Die werden da echt verarscht. Die haben überhaupt keine Gewinnspanne eigentlich. Nee, also die ist total super gering. Und aber die richtige Kohle macht dann, machen dann so Firmen wie Leckerland. Ja, genau. Und da musste ich nämlich immer um 2 Uhr nachts in Frechen sein. Ich habe zu der Zeit in der Kölner Südstadt gewohnt. Und um 2 Uhr nachts in Frechen sein, dann fährst du erstmal eine Stunde, bis du da bist. Dann musst du eine Stunde warten auf den Idioten, der dir deinen Rollzettel da in die Hand drückt, wo drauf steht, welcher Kiosk was bestellt hat. Der hat dann nämlich natürlich verpennt jede Nacht. Dann stehst du da erstmal doof rum. Dann musst du in der Zeitung den ganzen Dreck einladen, palettenweise Bier und sowas und darfst davon nichts trinken. Musst du das in der richtigen Reihenfolge einladen, fährst dann Ewigkeiten übers Land. Ich habe da die ganze Region Aachener Land und sowas beliefert. Die absolute Hölle. Die Kioskbesitzer schließen gerade ihre Läden auf, sind auch schon angepisst. Ich komme da an mit meinem Laden, bin angepisst und dann müssen die auch noch bezahlen. Dann hast du da irgendwie eine Rechnung in der Hand. Ich kriege noch 12.870 Euro von ihnen und dann bezahlen die aber auch immer nur ein Klimpergeld und 5-Euro-Scheinen, weil die nämlich davon ausgehen, dass ich mich verzähle. Wenn ich mich aber verzähle, muss ich das selber bezahlen. Das ist alle Dreck. Scheiß Jobs haben generell. Ja. Noch nicht mal nur scheiß Arbeitszeiten. Und das dann mitten in der Nacht, das ist total zum Kotzen. Und verdienst du dann nichts und dann bist du den ganzen Tag unterwegs. Und Sag ich meistens so, dass die Leute, die nichts verdienen, eigentlich auch die scheiß Arbeitszeiten haben. Ne? Ja, selbstverständlich. Irgendwie. Da gibt sich das eine das andere die Hand. Genau, wer war zuerst, Huhn oder Ei? Ja. Weiß man nicht. Ja, also liebe Grüße an alle Menschen, die da draußen gerade arbeitslos sind. Und jeder, der gerade arbeiten muss, jetzt gerade angefangen hat mit seiner Schicht, weil er Tracker ist oder Prostituierte. Auch an die. Ja, Prostituierte, ne? Da war jetzt wieder was in den Medien heute, dass die irgendwie, die Emma hatte irgendwie so eine Petition losgelassen, ne? Ja, ich was ich nicht kapiert habe, ne? Jürgen Dreves macht da mit. Ja, und der, lauter komische Leute halt, ne? Maria Furtwängler. Mhm. Ich glaube, dass Maria Furtwängler und Jürgen Dreves eine und dieselbe Person sind. Ja? Ja. Einfach nur verschiedene Filter vor die Kamera gesetzt. So einfach so invertiert. Ja, genau. Ja. Das ist das Negativ. Ja, genau. Ja. Ja, nee, aber ich hab's nicht kapiert. Aber es geht darum, dass Prostitution jetzt legal ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich ja im Prinzip für eine super Sache halte, weil ich finde, Prostitution ist ein absolut ehrbares Gewerbe, dem man nachgehen kann. Aber dadurch, dass das jetzt legal ist, öffnet das natürlich so Menschenhändlern Tür und Tor, die da einfach dann die Mädels da wegklauen irgendwo in Rumänien vom Land oder Albanien oder was und dann die hier hinschicken und dann geh mal für mich auf den Strick und sag immer, dass du das freiwillig machst, weil deine Familie lebt da ja noch und wenn du sagst, dass du das nicht freiwillig machst, dann erschieße ich deinen Bruder oder so. Genau, also die wollen einfach dem ganzen so Zwangsprostitution wird dadurch auch mehr oder weniger dann hier legalisiert. Flatrate-Puffs irgendwie für 100 Euro oder irgendwie. Ja genau, für 100 Euro den ganzen Tag in der Saunalandschaft sitzen kannst und dir einen pellen kannst. Ja. Wer geht da hin? Wer geht in so einen Flatrate-Puff? Was sind das für Menschen, die da sitzen? Und dann den ganzen Tag irgendwie nackt auf so einem Plastiksofa rumsitzen in dem Körpersäften anderer alten, Das ist doch, ich finde das fies. In Zeiten von, also wenn man einen Internetanschluss hat, braucht man doch sowas gar nicht mehr, oder? Verstehe ich auch nicht. Ne? Das kann man doch bestimmt auch so machen. Es gibt doch bestimmt so Telefonsex mit Livecam und dann noch so Gummimanschetten, die man sich um Pimmel machen kann. Und dann wirbelt man sich ein und die Sache ist gegessen und dann hat man wieder einen Kopf frei. Ja. Und diese Sache gegessen und dann ist wieder Alltag. Porno gucken, bei der Telekom Hotline anrufen, hast du auch menschlichen Kontakt dabei. Genau, gleichzeitig währenddessen. Haben sie gerade ein Kabel reingesteckt. Und die schöne Melodie im Hintergrund, ne, mit der Warteschleife. Genau. Und dann fertig werden, bevor jemand rangegangen ist. Genau. Das ist deprimierend. Ja. Das möchte ich nie wieder machen, das ist mein Top 1. Ich möchte mir nie wieder in der Telekom-Warteschleife einen runterholen. Ja. Ja, das war's wieder. Hier im Bermuda-Funk. Das ist noch eine Viertelstunde, du Heini. Ich habe gerade die Sendung verloren. Wieso hast du die Sendung? Was hast du gemacht? Nee. Rüdi war gerade wieder dumm. Ja, ich war wieder dumm. Nee, komm, jetzt machen wir ein Verlied. Was habe ich denn ausgesucht? Ich habe ja gerade einen Wunsch gebracht, den willst du ja nicht spielen. Ja, Wunsch. Sind wir hier bei Wunsch? Wünscht dir was oder was? Du hast doch gerade auch diesen anderen Kack da gespielt hier, von Ludger Kock. Den habe ich mir aber selber ausgesucht. Hier, spiel mal Humanabfall, die schreiben ihren Bandnamen falsch. Ja, genau. Warum? Weil Humanabfall ein Wort ist. Ach. Selbstverständlich nicht geraucht, selbstverständlich nicht gelesen, selbstverständlich nicht gesagt, selbstverständlich nicht gehört, unerhört, unerhört, selbstverständlich, nicht gemacht. Selbstverständlich, nicht gelacht. Selbstverständlich, nicht geschossen. Selbstverständlich, nicht getroffen. Selbstverständlich, nicht gehört. Ja, jetzt sind wir wieder, jetzt habe ich das Titelbild der Emma. Jetzt haben wir die ganzen Fressen da vereint. Ja, Hannes Jenicke, das ist so mein persönliches Hassobjekt, ja. Weil der nämlich irgendwie so, das ist so ein Gutmensch vor dem Herrn. Ja, Gutmensch, das finde ich übrigens auch doof, wenn man Menschen als Gutmenschen, weil das sind ja eigentlich machen die ja gute Sachen, aber wenn man damit hausieren geht, finde ich doof. Ja, genau, und das macht er halt gern, ne? So für Tibet und sowas, ne? Also so richtig plakative Quatschscheiße. Dass er sich für Tibet einsetzt, weiß ich gar nicht. Doch. Was ich auf jeden Fall schlimm finde auf dem Titelbild ist unten rechts Frank Schätzing. Den finde ich also richtig. Ja, den Typ, der war wahrscheinlich nie im Puff, weil der braucht bloß irgendwie eine Vorlesung machen und dann hat er die ganzen Mädels am Start. Frank Schätzing, ja. Ja, den haben wir doch mal zusammen auf einer Veranstaltung getroffen, ja, genau. Wo er mit so drei Germanistik-Praktikantinnen um sich rumstand, ja. Die alle total drauf gewartet haben. Mit, mal mit so Schlangenleder-Cowboy-Stiefeln, ne? Ja, genau. Und dann die ganzen Mädels außenrum so. Lichts. Oh, lass mich dein Schwarm sein. Ja. Furchtbar. Ja. Und Margot Kessmann sehe ich da auch gerade. Ja. Oh, die finde ich auch fies. Ja, die hat ja im Gegensatz zu dem Tebatz, hat die ja gleich einen Hut gezogen, ne? Ja, aber der Tebatz hat halt Geld unter den Armen. Das war ein richtig gutes Bild. YOLO, Alter. Mhm. Ja, wer ist noch dabei? Dieter Nuhr. Ja. Oh. Der Wolfgang Niedecken hier, der ist natürlich auch dabei. Ja, genau. Ja. Ja, der Emma Verlag ist ja in Köln hier. Ja, genau. Die haben ja auch den Bayern-Turm da belagert. Und wahrscheinlich seine Ische arbeitet dort oder so. Da wollte ich mal ein Praktikum machen, da haben sie mich nicht lassen. Ja, ich habe mich auch beworben als Mediengestalter, als Layouter. Ja. Ja, haben sie mich auch nicht genommen, die Schweine. Du hast wahrscheinlich zu viele Penisse. Ich würde sofort die Emma layouten, kein Problem damit. Ja. Aber die wollten wahrscheinlich eine Frau haben. Ja, wahrscheinlich Margarete von Tesla. Oder wer ist das? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ja. Ja, ich sag Sarah jetzt mal, Wiener. Ja. Die kennst du auch, ne? Sarah Wiener, habe ich neulich noch von einem Freund die Geschichte gehört, dass er bei der im Restaurant war. Ja, ehrlich? In Berlin ist das, in Berlin, ne? genau. Pff, war okay, hat er gesagt. Ja. Die Geschichte ist jetzt nicht so irgendwie. Und der Christian Pfeiffer, der ist ja irgendwie so ein kenn ich nicht? Kommissarchef irgendwie, der ist irgendwie so BKA-Chef. Ich interessiere mich nicht für Polizisten. Ja. Gewesen oder war oder ist, keine Ahnung. Kommt halt immer der Name, weil ich kenne nämlich einen Kumpel von mir, der heißt Christian Pfeiffer, deshalb habe ich mir das gemerkt. Ach, du bist ein Spitzel. Nein, der heißt so, der heißt halt, heißen wahrscheinlich in Deutschland, heißen wahrscheinlich unheimlich viele Christian Pfeiffer. Nur einer, der BKA-Chef. Ja, genau. Deswegen bist du also immer verkabelt. Der macht das, ja, das ist nämlich hier, das ist ja gar keine Radiosendung. Nee, ich bin verkabelt. Ich habe hier direkt Stream bei Punkrockers Radio, ist eigentlich auch vom BKA und NSA, sozusagen gemeinsam verschmolzen mit dem Handy von der Merkel. Genau. Und deswegen, du machst diese Sendung nur deswegen, damit die lange genug online und so ist und damit die Leute meinen, das ist ja alles okay. Und dann lädst du irgendwann Pierre Vogel ein und ein paar Salafisten hier. Genau. Und dann reden die. Würde ich sofort machen. Ich denke mal, der Pierre Vogel ist ein ganz sympathischer so. Der hat einen roten Vollbart. Weil der kann ja auch gut mit Willi Herren, kann der auch. Das Willi Herren, Kumpels. Ja, da ist ja auch ein richtig guter Typ. Ja. Die waren ja alle beide schon irgendwie. Du wohnst doch hier in der Nähe von der Moschee. Wir können doch gleich mal vorbeigucken, ob der Pierre Vogel da vielleicht irgendwo auf der Parkbank sitzt. Die Moschee hat nichts mit Pierre Vogel zu tun, hallo. Ja, aber der kann doch vielleicht in der Nähe sitzen und so Flugblätter verteilen. Ja, vielleicht hockt er da vielleicht zufällig in der Nähe, aber diese Moschee hier in Ehrenfeld hat nichts mit Pierre Vogel zu tun. Das möchte ich ja mal gerade mal betonen. Entschuldige. Ja. Aber der Pierre Vogel, wenn er hier gerade zuhört oder wenn einer von NSA zuhört und hätte gerne den Pierre Vogel bei mir in der Sendung, kann er sich gerne melden. Wenn einer von der NSA zuhört. Ja. Ja, nee, die müssen ja ab und zu mal was anderes hören. Die können ja die ganze Zeit irgendwie das doofe Handygequatsche von der Merkel anhören. Das ist ja genauso, wenn du irgendwie den ganzen Tag Phoenix gucken musst, wenn sie da Bundestagsreden irgendwie live übertragen. Ich glaube, bei der Angela, da würde ich gerne mal so Mäuschen spielen. Ja? Ja, wir wollen wissen, wie so privat aber es hört. Ich glaube, das Interesse hört nach 15 Minuten maximal auf. Na, wer weiß, wenn die mit ihrem Joachim telefoniert, was da so bei rumkommt. Wenn sie da so rumsechseln oder was? Ja, rumsechseln, aber auch wenn sie ihn so anmachen, oh, die Wäsche immer noch nicht gemacht, Joachim. Und heute Abend will ich. Ich weiß nicht, ob das sowas geht. Stockfisch. Also ich meine, wie lange sind die schon zusammen? Fünf Jahre bestimmt. Ja, ob die Ehe da noch irgendwie so frisch ist. Frisch ist. Vielleicht haben die ja nur Telefonsex. Oder so, ja. Vielleicht hat Angela Merkel gar keine primären Geschlechtsteile und kann nur Telefonsex haben. Ja, vielleicht bin ich der einzige Mensch, der primäre Geschlechtsteile hat. Ja, genau. Wer weiß es. Ich glaube, dass Angela Merkel und Joachim Sauer ausschließlich Telefonsex haben. Und ich glaube, dass die deswegen auch interessant sind für Obama. Ja, der einzige Grund wahrscheinlich, warum sie ihre komischen Antennen aufgebaut haben. Klar. Ja. Und jetzt kommt ein Lied, passend zu dem Thema. Das Lied heißt She Said. She Said. Ja, She Said. Von den Krems. Von den Krams. Die sexeln auch immer. Ja. What I say with it? I went out last night and got messed up. When I woke up this morning, she seen what I had in the bed with me. He jumped up by me out of bed, pulled her hair down the eye. He looked at me like a guy trying to laugh about who did. It said, woo, woo, woo, woo. Ja, der Sänger ist auch schon tot. Von ja. Krems. Hat aber echt schöne Beine. Ja. Oh, konnte in High Heels laufen, besser als Bruce Danell. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Ja, ja, lag auch mehr auf der Bühne, als dass er gestanden hat. Wahrscheinlich auch wie Bruce Danell. Ja. Ja. Ob Bruce Danell sein Klopapier im gleichen Laden kauft wie Charlotte Roche? Weiß ich nicht. Du bist ja hier der Promi-Seeker und Checker. Ich bin der Promi-Experte. Ja, genau. Gossip-Star nennt man mich. Ja, auch. Genau. Ich habe immer die besten Infos. Ja. Ja. Ich habe Charlotte Roche nämlich mal gesehen, wie sie eingekauft hat und Toilettenpapier gekauft hat. Und Inni von den Maiglockies auch, aber in unterschiedlichen Supermärkten und mehrere Jahre auseinander. Und ich habe gedacht, ich weiß genau, was du damit vorhast. Ja. Da fällt mir nichts mehr ein. Ja, nee, da fällt mir echt nichts mehr ein, hey. Also ich muss ja sagen, ich glaube ja, dass Frauen mehr Klopapier kaufen als Männer. Ja, weil die beim Pipi machen auch noch Tröpfchen brauchen. Ja, ja, also. Weil die eh immer so 2 Kilometer sich da um die Faust wickeln. Wichseln. Wickeln. Wichseln. Wickeln. Wichseln. Ja, das waren, nee. Ja. Und Männer, die schnippen einmal so mit dem Daumen dagegen und dann ist es total sauber. Männer sind ja eh die saubereren Menschen. Ja, und seit ich mein Nachtlicht habe, brauchen wir das Klo auch gar nicht mehr putzen, weil das sieht. Und man sieht so gegen wenig. Ja, ja, so also schummriges Licht und dann, ja, ist alles schön gemütlich. Irgendwann, wenn du schläfst, mache ich dir da so eine UV-Lampe rein. Boah, ja. Und dann hast du eine Schwarzlichtparty. Wie in so einem Fastfood-Restaurant irgendwie, auf damit Klo. Sie die Chunkies ihre Venen nicht finden. Ja, ne? Ja, genau. Ja, ja, da musst du immer hier drücken. Ja, genau. Ja, drücken. Klar. Einen wegdrücken. Mein Heroin heißt Bier. Ja. Ist Heroin überhaupt noch irgendwie aktuell? Weiß ich nicht. Ich habe schon echt so bestimmt seit 4 Wochen kein Heroin mehr genommen. Ja. Krokodil ist ja gerade angesagt. Krokodil oder? Ist total in. Super. Ja. Von Krokodil kann man super abnehmen. Mhm. Ja. Wenn man sich das nämlich irgendwie so in die Wade spritzt oder so, dann dauert das nur 3 Wochen, dann oder, ist die Wade oder halt weg. Zwischen großen und kleinen Zeh irgendwie. Ja. Ne? Ich spritze mir das ja gerne ins Perineum. Das Perineum ist bei Männern der Punkt zwischen Sack und Arschloch. Weiß ich. Ja, der P-Punkt. Jetzt. Der P-Punkt. Damm. Damm. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das nur bei Frauen Damm heißt. Vielleicht sind irgendwelche Mediziner im Chat, die uns gerade das sagen können. Ja. Ich glaube, Damm heißt das nur bei Frauen. Dammriss. Ja, und bei Dammriss. Schlimm. Ja, bei Wild. Ja, und da kommt kein Politiker, stellt sich da in Gummistiefeln auf den Damm und sagt, das wird nie wieder vorkommen. Gerhard Schröder, mit dem könnte ich das vorstellen. Hey, ich kann mir das bei dem Altmaier vorstellen. Ja. Boah, stell dir vor, du hast Peter Altmaier genau. In Gummistiefeln hat zwischen den Weinen. Hat noch eine Faust noch in der Kuh, ne? Ich habe hier gerade alle Hände voll zu tun, ich kann gar nicht. Genau. Ich muss ein paar Windkrafträder einweihen. Und näht dann mit einer Mistforke wieder zu. Ja, ja. Wattwandern mit Altmaier. Wattwandern mit Peter Altmaier. Meine schlimmsten Albträume werden gerade in Worte gefasst. Ja, das war auch wieder schon Pogo Radio Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger und jetzt hören wir noch einen super duper geilen. Nee, wir hören erstmal meine Klage darüber, dass dieses Show schon wieder vorbei ist. Ja. Du brauchst einen 2-Stunden-Slot. Ja, wir können ja weiter senden bei Punkrockers Radio, da sind wir am Stream offen. Da können Null wir einfach, Zuhörer. Können wir einfach weitermachen, bis der letzte Zuhörer oder Zuhörerin weg ist. Aber die Sendung hier ist. Die Zuhörerin ist spätestens weg seit dem Dammriss. Ist weg und nächste Woche geht's wieder weiter im Bermuda-Funk, wenn es wieder heißt, zwischen 23 und 24 Uhr am Mittwochs. Dann bin ich wieder da und unterhalte euch gerne. Das ist meine Aufgabe. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Wir hören jetzt noch was Schönes von The Clash, ne? Ja. Ja, ne? Ach, super. They say the immigrants steal the hubcaps of respected gentlemen. They say it would be wine and roses if England were for Englishmen again. I saw a dirty overcoat at the foot of the pillar of the road. Propped inside was an old man who time could not erode. The night was snapped by sirens. Those blue lights circled past. The dance hall called for an ambulance. The bars all closed up fast. My silence gazing at the ceiling. I'm roaming the single room. I thought the old man could help me if he could explain the gloom. You really think it's on you? You really think about it? The old man scoffed as he spoke to me. I'll tell you a thing or two. I missed the 1418 war, but not.